Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Unehelichen Geschlechtsverkehr haben. weil ihr ungeborene Kinder tötet. Weil Männer Unsicherheit mit ihresgleichen gleichgeschlechtliche Ehen schließen. Wie dachten wir, dass Gott uns recht hätte?